Lektion 10, Hörtext 1. Geschichten vom Dichten. Der Dichter. Der Dichter ist ein Mann, der schreibt, was andere Leute lesen. Doch was er für sein Werk bekommt, reicht nicht mal für die Unkosten.